Mein Name ist Philipp Moritz und das sind unsere aktuellen Themen. Brennender PKW in Nienburg, Prozess wird fortgesetzt und Marc Lohr mit Doppelerfolg. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Der Planungsbau- und Umweltausschuss der Stadt Hoya empfahl am Montagabend einstimmig den Ausbau der Buchenstraße im Wohngebiet Hoya Nord 3. Sie soll einen Regenwasserkanal zur Oberflächenentwässerung bekommen. Der Wegezweckverband schätzt die Kosten auf rund 110.000 Euro. Die bisherige Baustraße soll nach Meinung des Ausschusses zunächst bestehen bleiben. Im Fall des Mordversuchs um einen Nienburger Geschäftsmann wurden 4 der 5 Angeklagten freigesprochen. Vor knapp einem Jahr wurde dem Geschädigten vor seinem Geschäft aufgelauert und dieser durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen geht nun weiter, so Pressesprecherin Katharina Krüzfeld vom Landgericht Verden. Jetzt geht es um den Angeklagten, der diese Waffe geführt haben soll. Das ist derjenige gewesen, der ja auch die vermeintlichen Mittäter belastet hat. Und die Angeklagten selber haben im Termin sich nicht geäußert, also die 4 aus diesem familiären Umfeld. Und nun hatte die Kammer lediglich die belastenden Angaben des Mitangeklagten. Und da hat die Kammer schon im Vorfeld gesagt, dass diese belastenden Angaben nicht tragfähig seien. Die Feuerwehr Nienburg wurde gestern Abend um 18.30 Uhr zu einem Einsatz gerufen. An der Kreuzung Berliner Ring-Hannoversche Straße brannte ein PKW. Glimmende Reste im Bereich des Getriebetunnels konnten erst gelöscht werden, nachdem ein örtliches Abschleppunternehmen das Fahrzeug anhob. Zur Brandursache sowie zum Schaden am Fahrzeug machte die Feuerwehr Nienburg noch keine Angaben. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Mit einem Doppelerfolg startete der Tischtennisverbandsligist SC Marc Lohr in das Jahr 2016. Beim ranglätzten VfB Peine gab es ein deutliches 9:0, während man sich in Braunschweig beim dortigen RSV bis zum 9:6 schwer tat. Am kommenden Sonntag steht bereits ab 15 Uhr das Rückspiel bei Hannover 96 in der Wasserkampfstraße in Hannover-Kirchrode an. Alles andere als ein doppelter Punktgewinn könnte bereits das Aus im Rennen um die begehrten beiden Spitzenplätze bedeuten. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.